Es dauert nicht lange und das Schwert sitzt uns wieder im Körper und wir sehnen uns zurück nach der kochenden Hitze des Kessels. Wir nehmen einen Tau, ich winde mich wieder durch und hole den Heizer fest. Und nun arbeiten wir, ihn hinauszukriegen. Das ist das Schwerste. Hineinwinden und herauswinden kann man sich, aber einen leblosen Menschen da durchziehen, das erfordert unendliche Geduld, Geschicklichkeit und Kenntnisse in Anatomie. Der Kopf ist rasch durch, aber die Schultern. Endlich schnüren wir die Schultern zusammen wie ein Paket, ganz fest, und dann können wir ihn hieven, und er kommt. In den Schneesturm bringen wir ihn nicht, wir lassen ihn im Kesselraum und legen ihn sogar dicht in die Nähe der Feuer des Nachbarkessels. Wir binden seine Schultern los. Der Atem ist weg, ganz weg, aber das Herz pocht, leise, doch regelmäßig. Wir gießen ihm Wasser über den Kopf und pressen einen nassen Sack aufs Herz. Dann fächeln wir ihm Wind ins Gesicht, blasen ihn an wie Holzkohlen und tragen ihn endlich unter die Windhuse. Stanislav muss rauf und die Windhuse in den Wind stellen, damit frische Luft auf den Heizer fällt. Jetzt lässt sich der Hund von einem Rosttäuscher natürlich nicht sehen. Aber wir brauchen uns nur etwas im Kessel zu erzählen, dann ist diese widerwärtige Fratze gleich am Mannloch und stopft uns die Luft ab mit seiner klobigen Knochenbeule. Er kriegt doch noch den Spitzhammer an den Kadaver geworfen. Möchte er wenigstens ein Wasserglas Rum für den Heizer bringen, der Schuft? Wir wollen ihn ja gar nicht trinken, nur ein Schlückchen, um den Glasstaub aus der Kehle und aus den Zähnen zu kriegen. Der Heizer ist unter der Windhuse und ich beginne mit Armbewegungen. Allmählich kommt er und er kommt immer besser. Als wir ihn hochhaben, auf den Kohlenhaufen setzen und in die Ecke drücken, damit er einen Halt hat, kommt der zweite Ingenieur. »Was ist denn das zur Hölle nochmal?« schreit er gleich. »Werdet ihr bezahlt für Faulenzen oder für was?« Stanislav oder ich oder wir beide hätten ja nun sagen können, der Heizer war... Aber wir hatten beide dasselbe Gefühl und unser Instinkt war wieder einmal richtig. Arbeiter brauchen nur auf ihren Instinkt zu hören. Dann handeln sie schon ganz richtig. Gleichzeitig, ohne ein Wort zu sagen, hatten wir uns gebückt, in jede Hand einen sauberen, dicken Brocken Kohle genommen und noch in derselben Sekunde dem zweiten an seine Knochenbeule gefeuert. Die Arme um den Kopf herum rannte er davon. Stanislav lief ihm ein paar Schritte nach und schrie, »Du Giftkröte, wenn du einen halben Schilling für den Pfeffer abziehst, den du erwischt hast, kommst du auf der nächsten Fahrt in den Feuerkanal und dann in die Aschenhuse. Und du sollst mich ins Gesicht spucken dürfen, wenn ich dich nicht in die Feuerung schiebe, Biest von einem Ingenieur!« Das Biest machte keine Meldung beim Skipper. Wäre uns auch ganz egal gewesen. Wir wären mit Wonne in Dakar ins Gefängnis gegangen. Zog auch keinen Penny Strafe ab. Solange wir Kessel reinigten, und das dauerte ein paar Tage, kam er nie wieder in die Nähe. Von dem Tage an behandelte er uns wie rohe Eier und gewann mehr diplomatische Fähigkeiten, als der Erste sie je besaß. Wirkt Wunder, wenn man Kohle oder einen Hammer oder eine Schürstange zur Hand hat und weiß, sie am rechten Orte zu gebrauchen. Als der Kessel sauber war, bekamen wir 2 Glas Rum und Vorschuss. Wir in die Stadt und rumgeguckt. Man denkt ja immer, man könnte einen treffen, den man nicht erwartet. Ich hätte wegpacken können auf einem Franzosen, der nach Barcelona ging. Aber ich wollte meine 4 Monate heuer dem Skipper nicht schenken. Warum sollte ich denn umsonst arbeiten? So ließ ich den netten Franzosen allein. Stanislav hätte mit einem Norweger stauen können, der nach Malta ging. Aber er hatte dieselben Gründe. Die heuer. Er hatte viel mehr stehen als ich. So trieben wir uns im Hafen herum. Stanislav ging auf den Norweger und ich schlenderte für mich allein weiter. 44. Weit draußen lag die Empress of Madagaskar, die Kaiserin von Madagaskar, ein Engländer, 9000 Tonnen, vielleicht noch mehr. Das wäre so ein Eimerchen, um damit abzuflippen und zu versuchen, für eine Weile aus dem Grabe aufzustehen und einen Spaziergang zu machen. Feines neues Bötchen, lackiert. Sauber. Sogar das Gold war noch nicht mal abgewettert. Funkelfarben neu. Aber da ist keine Chance. Nichts frei auf so einem pfirsichweichen Backfischlein. Lächelt so kokett rüber, zwinkert mit den angefärbten Wimperchen und flickert mit den unterstrichenen Augäpfeln, dass es eine wahre Freude ist. Muss mal rüber und das holde Geschöpfchen aus der Nähe besehen. Verflucht nochmal. Wenn nur die Heuer nicht wäre... Ich würde wahrhaftig mal anklingeln. Aber die Heuer lasse ich nicht im Stich. Wenn ich den zweiten nur dazu kriegte, dass er mich rausfeuert. vielleicht einen Brocken Bolschewistenhetzerei machen. Aber die pfeifen drauf. Hetz so viel du magst, kommst nicht runter. Und machst du es zu bunt, zieht er dir 2 Wochen Heuer ab. Arbeitest umsonst. Wenn die Kaiserin früher abfährt als die Ulrike und ich bin darauf mit Notheuer, ist nichts mehr zu wollen. Aber wo ladet mich die Empress wieder ab? Nach England darf sie mich nicht mitnehmen. Wird mich nicht los. Loswerden muss sie mich. Aber wo? Schiebt mich ab auf ein Totenschiff, irgendwo unterwegs oder in irgendeinem Hafen, wo gerade ein Schuppen steht. Aber fragen kostet ja nichts. Hallo? Hallo, what's up? Er hat eine weiße Mütze auf, der es runterruft. Ain't no chance for a fireman, chap? Rufe ich hinauf. Papiere? No, sir. Sorry, bedaure. Nichts zu machen. Habe ich ja gewusst. Ist ein sauberes Fräuleinchen. Muss alles in Ordnung sein. Heiratslizenz notwendig. Hat noch eine Mutter, die die Hand drauf hält. Mutter Lloyd in London. Ich gehe lang runter an dem Eimer. Auf dem Achterdeck sitzt Mannschaft. Spielen Karten. Verflucht nochmal. Was reden denn die für ein Englisch? Das ist ja Ulrikisch. Und das auf einem glatt lackierten Engländer, wo das Gold noch nicht mal abgeblättert ist? Da stimmt etwas nicht. Spielen Karten, aber zanken sich nicht. Lass mal sehen. Klingelfisch und Haifischflosse. Die sitzen da herum und spielen, als ob sie auf ihrem eigenen Grabhügel sitzen und um ihre Maden spielen. Zu essen haben sie. Sehen gut gemästet aus. Aber das traurige Kartenspiel und die trüben Gesichter. Und das alles auf einem brandneuen Engländer? Da stimmt etwas nicht. Was tut denn der überhaupt hier in Dakar Hafen? Was hat er denn geladen? Eisen. Alteisen. An der Westküste Afrikas? Gleich beim Äquator? Alteisen? Well, die Dame geht in Ballastheim und nimmt Alteisen mit. Nach Glasgow. Bezahlt wenigstens die Fahrt zur Hälfte. Alteisen ist besser als Sand und Steine. Nichtsdestoweniger. Das schöne neue Schifflein Empress und kann keine Ladung kriegen von Afrika nach England? Merkwürdig. Wenn ich hier an der Beach liegen würde, hätte ich es in 3 Stunden raus, was da los ist mit der blanken Kaiserin. Sie wird doch nicht etwa... Na, bist auch schon eingetrahnt. Sie ist auch schon in allen Ecken Gespenster. Die Empress of Madagaskar, dieser pfirsichweiche und schwellende Bobby-Soxer, sollte hier bereits auf den Strich gehen? Aufgeschminkt? Nein, ist nicht geschminkt. Reine Natur. Keine 3 Jahre alt, alles echt. Noch nicht einmal eine Niete abgeschliffen am Röckchen. Alles wie geleckt und duftet gesund oben und unten. Aber die Mannschaft. Aber die Mannschaft. Da ist etwas nicht in Ordnung. Was kümmert es mich? Jedes Kind will seine Freude haben. Ich gehe zurück zum Norweger. Ich setze rauf. Stanislav ist noch da, sitzt im Quartier und schnackt mit ein paar Dänen, hat eine Büchse guter dänischer Butter in der Tasche und ein Stück Prachtkäse. Pip-Pip, kommst gerade zur Zeit, kannst Abendbrot mitmachen. Treues dänisches Abendbrot, vollwertig und echt, sagt Stanislav. Wir lassen uns nicht nötigen und machen das Abendbrot mit. Habt ihr den Engländer da drüben gesehen, die Empress? Frage ich, während wir alle im Messraum sitzen und futtern. Liegt schon eine Weile hier, sagte einer. Feines Mädchen, forsche ich nun. Oben Seide, unten Meide, sagt einer der Dänen. Na, frage ich, Meiden? Warum Meiden? Ist doch ganz echt. Freilich ist sie echt, ruft ein anderer dazwischen. Kannst du Notmustern, wenn du willst. Mit Honig und Schokolade. Kriegen jeden Tag Henkersmahlzeit, Braten und Pudding. Kreuzdonnerwetter nochmal, komm endlich klar, sage ich nun. Was ist los? Habe doch wegen Schanz gefragt, nichts zu machen. Junge, siehst doch nicht so aus, als ob du gestern zum ersten Mal Seewasser geschluckt hast. Sie ist ein Leichenwagen. Du bist wohl verrückt und mit Teer gepinselt. Ein Leichenwagen, sage ich dir, wiederholt der Däne und gießt sich Kaffee ein. Willst du auch noch Kaffee? Brauchen mit der Milch mit Zucker und Butter nicht zu sparen. Wir können wühlen. Kannst eine Büchse Milch mit heimnehmen, willst du? Die Frage allein rührt mich zu Tränen, sage ich, und fülle mir meine Tasse mit Kaffee, mit richtigen Bohnenkaffee. Ich hatte ganz vergessen, wie der schmeckt. Ulrike gab nur Kaffeeersatz mit 20% Kaffee, damit unser Herz nicht beschädigt würde. Ein Leichenschiff, sage ich dir noch einmal. Wie meinst du das? Leichen von Frankreich nach Amerika? Dass sie drüben die Mütter in den Blumentopf pflanzen können, um sich an der Ehre zu erfreuen und sich am Kriege zur Beendigung aller Kriege begeistern zu können? Red doch nicht so ausländisch, Mensch. Sie fährt Leichen, aber keine Kriegerleichen aus Frankreich. Sondern? Kleine Engelchen, Seemannsengelchen, Seemannsleichen, du Sägefisch, wenn du das nicht endlich verstehst. Hat die Kaiserin die an Bord? Mensch, mit dir kann man ja Bunkerwände einrennen. Natürlich hat die Tante sie an Bord. 7/8 fertig. Können zu Hause in ihrer Dorfkirche schon ruhig in die Gedenktafel für Seeleute eingekratzt werden. Braucht nicht mehr ausradiert zu werden. Wenn du deinen Namen auch auf der Gedenktafel in deiner Dorfkirche haben willst, brauchst du nur mitzugehen. Sieht überhaupt sehr vornehm aus, wenn du neben deinem Namen stehen hast, Empress of Madagaskar. Klingt doch nach etwas. Sieht doch viel besser aus, als wenn da nur daneben steht Bertha oder Emma oder Nordkap. Musst auch dran denken, wen du als Nachbar kriegst auf der Tafel. Empress of Madagaskar. Da ist Schwung drin, Junge. Warum soll denn die schon Versicherung fahren? Das leuchtete mir nun durchaus nicht ein. War sicher wieder nur so Gerede. Blasser Neid, weil sie nicht selber drauf waren auf dem neuen Eimer. Kinderleichte Sache. Ist doch höchstens 3 Jahre aus den Windeln, warf ich ein. Endlich sieht man, dass du länger aus den Windeln bist. Sie ist genau 3 Jahre alt. War für große Fahrt gebaut. Ostasien und Südamerika. Sollte 15 Knoten machen. War Bedingung. Als sie losackerte, machte sie 6 und wenn es gut ging, 6,5. Das kann sie nicht aushalten. Dabei geht sie pleite. Können Sie doch umbauen. Schon 2-mal versucht. Wird immer schlechter. Hat ursprünglich sogar 8 Knoten gemacht. Nach dem Umbau nur noch 6. Die muss runter vom Wasser. Muss die Versicherung bringen. Haben die Versicherung sicher fein gekapselt, dass sie Lloyd passieren konnte. Aber geht ja alles zu schieben. Und nun soll sie abrasseln. Schon 2-mal aufgebrummt, hat aber nicht gefleckt. Das erste Mal saß sie auf Sand, sauber wie hingestreichelt. Haben sicher schon in Glasgow drauf gezecht. Kam aber schwer Wetter, hoch mit Mordsflut. Und die hob die edle Dame runter vom Sand, wie Himmelfahrt mit Trompeten und Pauken. Und sie schwenkte lustig ab. Mag der Skipper schön geflucht haben. Beim 2. Mal, das war vorige Woche, wir lagen schon hier, da ist sie draußen zwischen Klippen gefegt. Saß fein fest. Drahtlose Station, war zu hauen, natürlich. Musste der Skipper Flaggen setzen, anstandshalber. Sind doch immer Zeugen rum. Kam ein französisches Patrouillenboot in Sicht, gerade wo der Skipper schon so ganz gemütlich ausbooten ließ. Die Patrouille flackte rüber, warten, Hilfe unterwegs. Hat der Skipper aber einmal geflucht. Möchte nur wissen, wie er das Journal wieder zurechtgeflickt haben mag. Er hat es doch schon so wunderbar aufgezaubert. Wird schön radiert haben, Junge, Junge. Hat er einen groben Fehler gemacht. Heißt, es ging wohl nicht anders. War bei Ebbe aufgesessen. Nun kamen 3 Schlepper und hoben ihn ab von den Klippen bei Hochflut. Fürchterlich elegant. Nicht mal eine Schramme abbekommen. Das ist verfluchtes Pech. Muss nun auch noch die Bergungskosten bezahlen. Geht alles runter von der Versicherung. Fragt sich, ob die Versicherung die Kosten trägt. Hängt vom Journal ab. Und was nun? Jetzt macht er den Verzweifler. Muss er machen. 3-mal kann er nicht abkommen. Dann ordnet die Versicherung eine Untersuchung an und streicht die Versicherung. Verlangt einen anderen Skipper drauf, der treu fährt. Und aus ist es. Dann muss die Empress zum Abwracken. Fahren kann sie nicht. Warum liegt sie denn da so lange, wenn sie keine Reparatur hat? Kann nicht raus. Hat keine Heizer. Unsinn. Hätte er mich doch nehmen können. Ich sagte ihm doch rauf, ich sei Heizer. Hast du Papiere? Sei nicht albern, Mensch. Wenn du keine Papiere hast, nimmt er dich nicht. Er muss ein vornehmes Gesicht behalten. Tote wären für ihn verdächtig. Aber ob du Zulu-Kaffer bist oder Hottentotte oder taubstumm, das ist ihm gleichgültig. Muss nur Papiere haben und muss befahren sein. Unbefahrene Leute ist nicht gut. Da kann die Versicherung mauern und Geschichten machen. Die Heizer haben sich rausgemacht, haben sich absichtlich verbrannt und liegen im Hospital, sonst hätten sie ja nicht fortgekonnt. Heizer sind am schlimmsten dran. Die kommen nicht raus, wenn es ein verzweifelter Aufbrummer ist. Da ist gleich Wasser vor den Kesseln und die Kessel gehen auch gewöhnlich gleich hoch. Die haben sofort die explodierende Lungenentzündung weg. Wartet er jetzt ab, bis die Heizer wieder raus sind aus dem Hospital? Nützt ihm nichts. Die brauchen nicht mehr rauf, wenn sie nicht wollen. können sauber abmustern, haben feine Papiere und können in Ruhe auf einen anderen warten. Wie denkt die Tante denn fortzukommen? Die Leute lachten in sich hinein, und der, der diesen Fall am besten studiert zu haben schien, sagte, »Die sind auf Kindsraub aus, auf Shanghai. Kann ich dir zuflüstern, Junge? Ja, eine feine, elegante Dame, die Kaiserin von Madagaskar. Oben Seide, unten Meide. Meide, in die Nähe zu gehen.« Dagegen ist die Eurike ja eine hochachtbare Frau. Sie täuscht nichts vor. So wie sie aussieht, so ist sie. Ehrlich bis auf das Gerippe. Beinahe fange ich an, Eurike zu lieben. Ja, Eurike, ich muss es dir gestehen. Ich liebe dich. Liebe dich aufrichtig um deiner selbst willen. Habe an meinen Händen 6 schwarz-blaue Fingernägel und an den Zehen 4 schwarz-grün-blaue Zehennägel. Alles um deinetwillen, geliebte Eurike. Auf die Zehen sind Roste geschlagen und jeder Fingernagel hat seine eigene schmerzhafte Geschichte. Meine Brust, mein Rücken, meine Arme, meine Füße haben Narben von bösen Brandwunden. Jede einzelne Narbe wurde geboren unter einem Schmerzensschrei, der dir galt, Geliebte. Dein Herz heuchelt nicht. Dein Herz weint nicht, wenn es nicht zum Weinen fühlt. Es jubelt nicht, wenn es keine Freude fühlt. Dein Herz heuchelt nicht. Es ist rein und lauter wie pures Gold. Wenn du lachst, Herzliebste, so lacht deine Seele, lacht dein Leib und lacht dein lustiges Zigeunerkleid. Und wenn du weinst, Herzallerliebste, dann weint selbst das kalte Riff, an dem du vorübergehst. Ich will dich nimmermehr verlassen, Geliebte, nicht um alle Schätze der Welt. Ich will mit dir wandern, mit dir singen, mit dir tanzen und mit dir schlafen. Ich will mit dir sterben, in deinen Armen meinen letzten Seufzer tun, du Zigeunerin der Meere. Du protzest nicht mit deiner glorreichen Vergangenheit und deinem uralten Stammbaum bei Tantchen Lloyd in London. Du protzest nicht mit deinen Lumpen und du spielst nicht mit ihnen. Sie sind dein rechtmäßiges Gewand. Du tanzest in deinen Lümpchen froh und stolz wie eine Königin und singst dein Zigeunerlied. Dein Lumpenlied. Das Tanzlied des Totenschiffes. Was gehen euch meine Lumpen an? Da hängen Freud und Tränen dran. Was kümmert euch denn mein Gesicht? Ich brauche euer Mitleid nicht. Was kümmert euch, was mir gefällt? Ich lebe mich, nicht euch, in dieser Welt. In euren Himmel will ich gar nicht rein. Viel lieber dann schon in der Hölle sein. Ich brauch gewiss nicht eure Gnaden, und selbst wenn Tote ich geladen, wenn Schimpf und Schand sind an mir dran, euch geht das einen Sch-Dreck an. Ich pfeife auf das Weltgericht, an Auferstehung glaub ich nicht, ob's Götter gibt, das weiß ich nicht, und Höllenstrafen fürcht ich nicht. Hoppla he auf weiter See, hoppla hoppla he. Drittes Buch. Es fährt so manches Schifflein da draußen kreuz und quer, doch keins kann so verrufen sein, dass nicht manch anderes schlimmer wär. 45. Mag sein, dass man seine Frau nicht zu sehr lieben soll, wenn man sie behalten will. Sie langweilt sich sonst und läuft zu einem anderen, um geprügelt zu werden. Verdächtig war es, sehr verdächtig, dass ich die Eurike plötzlich so innig zu lieben begann. Aber wenn man soeben die grässliche Geschichte eines Kindsräubers vernommen hat, in der einen Tasche eine Büchse Milch, in der anderen eine Büchse guter dänischer Butter trägt, kann man wohl Liebesgedanken bekommen und diejenige lieben, die in ihren Lumpen liebenswerter ist als Leichenräuber in seidenen Kleidern. Aber verdächtig war diese aufkeimende Liebe denn doch. Etwas war nicht in Ordnung. Da war die Aschenhose gewesen. Und nun auch noch Eurike, die ich mit heißer Inbrunst zu lieben begann. Das wollte mir nicht gefallen. Da stimmte etwas nicht. Im Quartier war es nicht auszuhalten. Die Tropenluft stand dick und schwer und drückte auf das Hirn. »Lass uns wieder rausgehen«, sagte ich zu Stanislav. »Wir schlendern am Wasser herum, bis es kühler wird. Nach 9 kommt sicher eine Brise auf. Dann gehen wir heim und legen uns aufs Deck.« »Hast recht, Pipip«, gab Stanislav zu. »Hier kann man weder schlafen noch sitzen. Wir können mal raufgehen zu dem Holländer, der da oben liegt. Vielleicht sehe ich einen Bekannten.« »Immer noch Hunger?«, fragte ich. Nein, aber vielleicht kann ich mir ein Stück Seife von Ihnen borgen und ein Handtuch. Wäre ganz gut mitzunehmen. Wir trotteten langsam los. Es war inzwischen ganz finster geworden. Die Hafenlampen waren nur spärlich erleuchtet. Nirgends wurde geladen. Die Schiffe glimmerten schläfrig durch die tiefe Dunkelheit. »Berühmt ist der Tabak aber auch nicht, den uns die Norweger gegeben haben«, sagte ich. Kaum hatte ich das ausgesprochen und mich dabei Stanislav zugewandt, um Feuer von ihm zu kriegen, als ich einen mächtigen Hieb über den Schädel erhielt. Ich fühlte den Schlag ganz deutlich, konnte mich aber nicht bewegen. Meine Beine wurden merkwürdig plump und dick und ich fiel hin. Es sauste und brummte entsetzlich um mich herum und es tat drückend weh. Das dauerte aber nicht lange, schien mir. Ich stand wieder auf aus meiner Betäubung und wollte weitergehen. Aber ich lief gegen eine Wand. Wie konnte das sein? Ich ging links, doch auch da war eine Wand. Und rechts war eine Wand und hinter mir war eine Wand. Und alles war finster. Mein Kopf summte und dröhnte. Ich konnte nicht denken, wurde müde und legte mich wieder auf den Boden. Als ich abermals aufwachte, waren die Wände noch immer da. Aber ich konnte nicht ruhig stehen. Ich schwankte. Nein, das war es nicht. Der Boden schwankte. Himmelkreuz, Donnerwetter nochmal. Nun weiß ich, was los ist. Ich bin auf einem Boot, auf einem Eimer, und der ist auf hoher See. Schwimmt lustig voran. Die Maschinen stampfen und bollern. Mit beiden Fäusten und endlich auch mit den Füßen hämmere ich gegen die Wände. Es scheint niemand etwas zu hören. Aber nach längerer Zeit, als ich wieder und wieder die Wände bearbeite und auch noch mit Schreien mein Trommeln unterstütze, wird eine Luke aufgemacht und es leuchtet jemand mit einer elektrischen Taschenlampe herein. »Haben Sie jetzt Ihren Soff ausgeschlafen?« werde ich gefragt. »Scheint ja«, sage ich. Es braucht mir niemand etwas zu erzählen. Ich weiß bereits, was los ist. Kindsraub, Shanghai, ich bin auf der Empress of Madagaskar. »Sie sollen zum Skipper kommen«, sagt der Mann. Es ist heller Tag draußen. Ich klettere die Leiter hoch, die der Mann durch die Luke schiebt und bin bald auf Deck. Ich werde zum Skipper geführt. »Feine Leute seid ihr, muss ich sagen«, schreie ich gleich, als ich in die Kabine komme. »Bitte?«, sagt der Skipper ganz ruhig. »Kindsräuber, Shanghaier, Engelmacher, Leichenfledderer, das ist es, was ihr seid«, schreie ich. Der Skipper bleibt ungerührt und steckt sich ruhig eine Zigarre an. »Es scheint, Sie sind noch nicht ganz nüchtern. Wir werden Sie mal in kaltes Wasser tauchen müssen, damit der Rauch abzieht.« Ich sehe ihn an und sage nichts. Der Skipper drückt auf einen Knopf, der Steward kommt und der Skipper nennt zwei Namen. »Setzen Sie sich«, sagt der Skipper nach einer Weile. »Es kommen zwei widerliche Kerle rein. Verbrechergesichter.« »Ist das der Mann?«, fragt der Skipper. »Ja, das ist er«, bestätigen die beiden.